Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es gibt eine ganze Menge Fragen um den großen Datenklau. Wie konnte es passieren, dass von fast 1000 Politikern, von Journalisten, von Künstlern persönliche Daten, Fotos, private Chats und vieles mehr an die Öffentlichkeit gelangen konnte? Das Bundeskriminalamt hat erste Antworten. Es gibt einen Tatverdächtigen. Vor wenigen Minuten hat eine Pressekonferenz dazu begonnen. Unsere Korrespondentin hört gerade noch aufmerksam zu und wir schalten sie dann später zu uns in die Sendung, sobald sie da erste und weitere Informationen hat. Bis dahin haben wir noch genug andere offene Fragen. Mein Gast ist Elisabeth Nia von der Wirtschaftswoche. Frau Nia, es gibt verschiedene Anlässe. Der Rückzug des Grünen-Chefs Robert Habeck von Facebook und Twitter, aber auch massive Angriffe auf die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann, die zum Neujahr so eine Art Neujahrsstatement abgegeben hatte, gepostet hatte, Nazis raus. Und danach kam dieser Sturm, den man ja bekanntermaßen Shitstorm nennt heutzutage. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, Social Media ist Gift für den gesellschaftlichen Diskurs. Ja, das halte ich für Unsinn. Ich halte es auch für eigentlich für falsch, dass Robert Habeck da einen Rückzieher von Twitter gemacht hat. Das ist natürlich eine persönliche Sache. Und wenn er meint, er muss das so machen, als teilweise eben auch als Privatperson, die ja da auch was aushalten muss, das muss man jedem Politiker zugestehen, dass er in Grenzen sich seine Kommunikationskanäle aussuchen kann. Ich akzeptiere das auch, wenn jemand sagt, ich setze mich nicht in bestimmte Talkshows oder will mit diesem oder jenem nicht auf dem Panel sitzen. Letztlich ist es immer eine persönliche Entscheidung. Aber man kann, finde ich, eigentlich nicht so ohne weiteres einen wichtigen Informations- und Debattenkanal anderen überlassen und ihn nicht zu bespielen. Und es gibt ja auch keinen inhaltlichen Zusammenhang. Also bloß, weil seine Daten geleakt worden sind, zu sagen, in meiner Eigenschaft als Parteivorsitzender nutze ich diesen Kanal nicht mehr. Das ist ja das eine. Ne? Der größere Anlass war ja, dass er wiederholt nach der Bayernwahl, wo er schon mal so einen Tweet abgesetzt hatte, den man missverstehen konnte, in dem Sinne, als sei Bayern bis dato nicht demokratisch. Hat er jetzt was Ähnliches zu Thüringen vor der dort bevorstehenden Landtagswahl abgesetzt gestern. Danach kam dann dieser Sturm und danach kam dann diese interessante Erkenntnis und die möchte ich mal kurz, er hat sich dann den klassischen Medien erklärt in einem Statement und die Begründung finde ich ganz interessant. Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen. Sagt Robert Habeck, der Grünchef, der ausgestiegen ist mit großer Followerzahl, die er da quasi jetzt zurücklässt. Aber interessant an dieser Begründung finde ich, dass er für sich sagt, und das könnte man ja auch für andere geltend machen, das ist ein hartes Medium, das letztendlich eine vernünftige Kommunikation erschwert, verroht oder sogar ins Absurde führt. Ja, aber bevor ich das beantworte, würde ich trotzdem noch sagen, es hat für mich trotzdem auch so ein bisschen was Eitles. Also es hat was von Selbstgeißelung. Ich bestrafe mich jetzt, ich gehe jetzt so auf Entzug. Und ein Politiker muss auch erstmal ein Star sein, damit zum Thema wird, wenn er nicht kommuniziert. Mich erinnert das so ein bisschen so an die alten Zeiten mit Joschka Fischer, der auch mal so Phasen hatte, wo er sich zurückzog, kein Interview gab und dann wurde darüber geredet, die Partei diskutiert und Joschka Fischer schweigt. Und das ist dann so der ultimative Adel, den man als Politiker erreichen kann, wenn darüber geschrieben wird, dass man nichts sagt. So, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, so habe ich es empfunden, jedenfalls bei ihm eine Pose, obwohl ich ihm auch abnehme, dass er sich da ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat. Und die Frage, verleitet Twitter zu einer anderen Kommunikation? Also ich würde sagen, das kann man halt auch lernen. Das ist einfach eine Notwendigkeit für Politiker und Journalisten. Und ich persönlich glaube, dass ich eine bessere Printjournalistin bin, dadurch, dass ich Twitter auch nutze, vor allem dadurch, dass ich es passiv nutze. Aber ich profitiere so enorm auch von diesen ganzen vielen kleinen, knappen Alltagsbeobachtungen, schnellen, ironischen Einwürfen von Kollegen und Politikern. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viele Politiker, über die ich ja nun mal vor allem schreibe, besser kennenlerne, dadurch, dass sie eben so flüchtige kleine Tweets oft machen. Und ich empfinde es als eine Bereicherung. Es ist kein Ersatz für einen geschriebenen Artikel in einem Wochenmedium, sondern macht diese Wochenmediumstexte besser. Und ich konsumiere auch sehr viele Texte über Twitter, über Facebook weniger. Für mich ist Facebook eher verzichtbar. Das nutze ich vor allem passiv. Das ist auch so ein bisschen ein politisches Statement gewesen. So nach Cambridge Analytica habe ich gedacht, mal gucken, was passiert, wenn man Daten oder wenn man Social Media abstinent ist. Ich muss das lesen als Journalistin, ich muss aber nicht viel posten und das ging erstaunlich gut. Okay, das ist der Bereich, da können wir vielleicht auch nochmal im Fall der Journalistin Diekmann drüber sprechen, wie man sich verhält und was das auch bedeutet, wie man quasi lernt, mit diesem Medium umzugehen. Aber es gibt ja auch einen Bereich und der hat dann doch wieder mit diesem Daten Open League zu tun, indem wir sehen, dass da durchaus mehr passiert und mehr passieren kann. Das ist ein Begriff, den kannte ich bis gestern noch gar nicht, Doxing. Also wenn man mit Daten, die man irgendwie abgreift, in dem Fall ja illegal, wenn man diese Daten benutzt, um Leute unter Druck zu setzen, sie bewusst an den Pranger zu stellen oder ihnen auch einfach nur das Gefühl zu vermitteln, schau mal her, wir wissen mehr über dich. Das ist, glaube ich, so ein Privileg, das hatten früher die Geheimdienste. Jetzt könnte man zynisch positiv sagen, auch das ist demokratisiert. Nee, das ist, finde ich, da gibt es wirklich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das, da geht es um Privatsphäre und das ist nicht Demokratie, dass man über Menschen, die bestimmte Dinge nicht preisgeben wollen, Persönliches berichtet, zum Beispiel so Chats, das war ja im Fall Habeck so, Unterhaltung mit der Familie oder so. Also das hat für mich nichts mit Demokratie zu tun. Ich glaube, die Demokratisierung ist einfach der intensivere Diskurs, dass auch in Politik, was manchmal schlecht ist, aber meistens eben gut, eine wahnsinnig schnelle Rückkopplung auf Entscheidung kriegt, man schnell eine Stimmungslage gespiegelt bekommt, damit auch Fehler ja oft auch überhaupt erst auffallen. Und ich glaube, auch wenn immer so viel gesagt wird, Leute machen ihrem Hass und ihren Emotionen so schnell Luft und dadurch kommt auch diese ganze Wut überhaupt in die Welt, von der so oft in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Pegida und so die Rede war, dabei übersieht man schnell, dass es doch in den allermeisten Fällen ja auch gut ist, wenn Menschen sich spontan artikulieren können. Und also ja, einerseits gut, aber natürlich fehlt, und gerade das gilt dann natürlich, wenn es öffentliche oder halböffentliche Personen sind, so etwas wie der zweite Blick. Ich meine, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, bei dem erleben wir das jetzt seit 2 Jahren eigentlich täglich mit einem gewissen Gewöhnungsgrad. Man könnte jetzt sagen, gut, die Welt steht immer noch, aber ich würde sagen, sie steht schlechter da. Und auch in unserem Debattenraum könnte man ja sagen, dadurch, dass gerade durch soziale Medien bestimmte Formen der Verkürzung und auch, was mich am meisten nervt, bei Twitter vor allem, die Marotte unter vielen, auch gerne unter Journalisten, dass es eigentlich auch immer irgendwie ironisch sein muss, dass das letztendlich auch doch eine Veränderung der Debattenqualität mit sich bringt. Ja, also das stimmt, aber ich glaube, wir sind da einfach in einem kollektiven Lernprozess. So ähnlich wie in der Zeit, als das Fernsehen aufkam, viele Leute erstmal gedacht haben, das ist doch automatisch immer alles hundertprozentig die Wahrheit, was ich sehen kann, weil ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Und dann irgendwann der Diskurs darüber verstanden, man kann auch mit Bildern manipulieren, je nachdem, wie man sie auswählt, wie man etwas aufnimmt und so weiter. Und dann hat sich das Nutzerverhalten verändert oder mit dem gedruckten Wort, so früher der Satz, das habe ich doch schwarz auf weiß gelesen. Und ich glaube, ich versuche das meiner Tochter zu vermitteln, wenn sie im Klassenchat auf WhatsApp kommuniziert, dass ich sie so ein bisschen abpuffere dagegen, wenn da zu viel gepostet wird an Unfreundlichkeiten. Also von Mobbing würde ich in dem Fall nicht sprechen. Aber ich glaube, genauso wie man mit Kindern eine andere Mediennutzung heute praktizieren muss, gilt das auch für uns alle irgendwie, dass wir einfach stärker auswählen müssen. Wofür ist Twitter geeignet? Für den schnellen, kleinen, ironischen Tweet, wenn man da Lust drauf hat, ja. Aber es ersetzt eben nicht die aufwendige Analyse. Und ich glaube, es ist eben so, auch wenn die Leute vielleicht weniger Bücher auf Papier lesen, aber die aufwendige Hintergrundgeschichte wird ja trotzdem rezipiert und sie fällt vielleicht auch schneller auf, weil eben dann auch gute Geschichten gepostet werden können.